aus dem Schaden. Also wir haben heute eingeladen zu einem Vortrag Rojava, eine Utopie und ihre aktuelle Umsetzung im Zustand der Welt durch die Türkei. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nora und Tim von Gemeinsam Kämpfen da, das ist eine feministische Organisation. Sie werden sich gleich selber nochmal vorstellen und dann starten wir mit dem Vortrag. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir freuen uns drauf. Ja. Danke für die Einladung. Ja. Genau. Schön, dass wir hier sein können. Schön, dass ihr gekommen seid. Wie du gerade gesagt hast, wir sind von Gemeinsam Kämpfen. Und genau, das ist eine feministische Organisation. Und wir beschäftigen uns halt viel oder sind so in engen Austausch mit der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung und sind uns auch so sehr, sehr eng verbunden und haben uns schon länger beschäftigt. Unter anderem ist Gemeinsam Kämpfen auch viel in dem Wohnmobilfeld Rojava, was eine Kampagne ist. Dazu arbeiten wir gerade viel. Genau, heute hätte eigentlich ein Freund von Naftim, dem kurdischen Volksrat, aus Hannover hier sein sollen, leider nicht, deswegen sind wir jetzt relativ spontan eingesprungen. Wir würden gerne anfangen mit einer Schweigeminute, denn in dem Kampf für Befreiung, der jetzt seit in den kurdischen Gebieten schon seit über 40 Jahren geführt wird, gab es auch viele, viele Gefallene und wir müssten die ihren Mut gerne würdigen und genau dazu für eine Schweigeminute aufstehen. Wir wollen heute über so den demokratischen Konföderalismus reden und gerade auch, wie der in Rojava umgesetzt wird. Dazu zunächst so ein bisschen was zu der Geschichte der Befreiungsbewegung Kurdistans, dann so ein bisschen was die theoretischen Hintergründe, zumindest so Anreißen vom demokratischen Konföderalismus, was das bedeutet. Und dann wollen wir darauf eingehen, wie die Umsetzung, die gerade in Rojava bzw. Nord- und Ostsyrien stattfindet, wie das dort aussieht, also was das in der Praxis konkret bedeutet. Und zum Schluss nochmal auf die aktuelle Lage, insbesondere die Angriffe eben auf Nord- und Ostsyrien eingehen. Wenn wir heute über das System in Nord- und Ostsyrien sprechen, den demokratischen Konföderalismus, das kommt nicht von irgendwo her, sondern hat eine lange Geschichte, die wir uns auch eben anschauen wollen. Und beginnt irgendwann weit in der Vergangenheit, weil alles hängt mit weit in der Vergangenheit zusammen. Aber wir haben jetzt konkret als einen Punkt rausgenommen, 1923 den Lausanner Vertrag, der beschlossen wurde von kolonialen Mächten, wo maßgeblich auch England und Frankreich, Deutschland auch beteiligt waren, der eben festgelegt hat, die Staatsgrenzen nach dem Ersten Weltkrieg, wer welches Staatsgebiet bekommt, zugewiesen bekommt und unter anderem auch die Türkei sich damals auch vorgetan hat als einen Akteur, die einen Staat haben wollten. Erst das kurdische Volk, das eben im Mittleren Osten ein sehr großes Volk ist, auch einen eigenen Staat bekommen sollte, dann das doch wieder anders geregelt wurde und letztendlich die Hauptsiedlungsgebiete von KurdInnen eben auf vier Staaten aufgeteilt wurden durch diesen Lausanner Vertrag. Nicht nur Hauptsiedlungsgebiete von den KurdInnen, sondern auch von anderen Bevölkerungsgruppen, wie den Armeniern zum Beispiel und viele andere ethnische und religiöse Gemeinschaften in der Region. Und hier genau sehen wir das einmal, wo Kurdistan ungefähr liegt. Also es gibt unterschiedliche Auslegungen von wo und wie jetzt genau Kurdistan irgendwie noch so zugehört, also welches Gebiet das umfasst. Das ist so eine davon. Und was aber eben, also alle sind ungefähr ähnlich. Und es sieht sich halt so, ein großer Teil liegt halt in der heutigen Türkei, auch als Nordkurdistan bezeichnet. Dann im Osten, im Iran, liegt eben der östliche Teil Ostkurdistan, Rojilat auch häufig, also im Kurdischen benannt. Dann Bashur, Südkurdistan, im irakischen Staatsgebiet. Und Rojava, der Westen, im syrischen Staatsgebiet. Genau, und diese Geschichte von der Aufteilung ist halt eine Geschichte von, auch von Herrschaft, von Unterdrückung, eben dass die Idee des türkischen Staates basiert auch von Anfang an auf der Idee, ein Volk, eine Flagge, eine Sprache, eine Identität zu schaffen und somit eben die verschiedensten Völker, die es in der Türkei, in den Staatsgrenzen der Türkei gab, zu unterdrücken. Es gab verschiedenste Massaker, an den ArmenierInnen zum Beispiel auch, an den KurdInnen eben auch. Und ein sehr wesentliches, ein sehr wesentliches Ereignis da war auch das Massaker in Dersim eben. Dersim liegt so in Nordkurdistan. Und dort wurden eben durch den türkischen Staat Zehntausende von KurdInnen, von alevitischen KurdInnen umgebracht. Es war ein sehr großes Massaker, was sehr einschneidend war. Es war ein Massaker, was auf einen Aufstand der Bevölkerung, der kurdischen Bevölkerung eben durchgeführt wurde, weil sie eben sich gegen die staatliche, das staatliche Eingreifen in die eigene Gesellschaftsstrukturen gewehrt haben. Nach diesem Massaker, also es gab davor viel, immer wieder Widerstand hier und da und aber danach gab es erstmal eine große Ruhe, eine Friedhofsruhe praktisch, weil es ein sehr heftiger Schlag so war. Und diese Ruhe wurde aber durchbrochen durch die 68er, als linke Ideen in der 68er Studentenbewegung eben auch durch die Universitäten in der Türkei auch nach Kurdistan kam. Und dort hat halt eben auch Öcalan sich organisiert, Abdullah Öcalan, eine sehr bedeutende Person in der kurdischen Freiheitsbewegung, häufig auch der Anführer oder der Vordenker genannt, weil er sehr grundlegende Analysen mit geprägt hat, mit vorangebracht hat und die Bewegung auch sehr geprägt hat mit seiner Haltung. Und in den 68ern gründet sich eben eine politische Gruppierung um Öcalan herum, mit Öcalan zusammen, also mit einigen Studierenden oder auch Nicht-Studierenden. Ich weiß nicht, ob euch Sakine Jansız was sagt, aber sie war auch ziemlich von Anfang an mit dabei und war auch eine der beiden Frauen, die dann bei der Gründung der PKK eben dabei waren. Die PKK wurde dann nämlich, nachdem diese Studierendengruppe oder Gruppe von auch verschiedenen Menschen sich so weiter gebildet hatte, weiter gefunden hatte, auch als eine organisatorische Struktur, haben sie entschlossen, eben eine Partei zu gründen, um damit besser arbeiten zu können. Und das haben sie dann im Jahr 1978 gemacht. Das ist der Ort, wo die Partei gegründet wurde, in dem Dorf Fies in Lidje, in der Region in Nordkurdistan. Genau, in diesem kleinen Haus wurde die Partei gegründet, mit ich glaube 2-3 Dutzend Menschen. Und daraufhin haben sie sich verteilt, haben Arbeiten gemacht, hat die Partei angefangen zu arbeiten, eben mit der Parole, die sie hervorgebracht haben von Kurdistan ist eine Kolonie. Sie haben halt diese, es war halt ganz lange, dass eben die kurdische Identität auch unterdrückt wurde. So, es wurde vom türkischen Staat, gab es große Versuche von Assimilation, von Vernichtung, von Genozid halt auch so. An der kurdischen und anderen Bevölkerung innerhalb der türkischen Staatsgrenzen. Und die PKK hat halt maßgeblich diese kurdische Identität wieder überhaupt erst auf den Tisch gebracht, von wegen so, uns gibt es übrigens. Wir sind hier eine Kolonie des türkischen Staates praktisch, oder der kolonialistischen Mächte so. Weil halt das Gebiet besetzt war, also das kurdische, das Hauptsiedlungsgebiet der Kurdinnen halt durch den türkischen Staat verwaltet wurde, mit türkischem Militär besetzt war. nur türkisch gesprochen werden durfte, kurdische Sprache verboten war und so weiter, sich dagegen gewehrt hat, an die Gesellschaft gegangen ist, in Dörfern mit den Menschen auf den Dörfern gesprochen hat, diskutiert hat und dort eben die eigenen, die Perspektiven, die widerständigen Perspektiven eben gegen die Unterdrückung, gegen den Kolonialismus eingebracht hat und Antworten diskutiert hat. So hatte sie von Anfang an eben eine große Verbundenheit auch mit der Gesellschaft in Kurdistan und hat dann aus diesen Perspektiven dann auch inspiriert eben von anderen, also weil sie war von Anfang an auch marxistisch, leninistisch geprägt, auch so sozialistischen Perspektiven, dann auch Mao Zedong hat mit seinen Analysen, mit seinen Perspektiven von einem Volkskrieg, einem langfristigen Volkskrieg die Bewegung auch geprägt und mit dieser Perspektive gerade auch ist die PKK dann auch eben in den bewaffneten Kampf gegangen, um mit dem Ziel halt die Türkei als kolonialistischen Besatzerstaat zurückzudrängen und genau, die Gebiete halt sich selbst zu verwalten, einen eigenen Staat aufzubauen, einen kurdisch sich selbst zu verwalten praktisch. Und hat eben 1984 gestartet, genau, tatsächlich auch vor 3 Tagen und 39 Jahren mit dem ersten Schuss der PKK, was ein sehr bedeutsamer Moment auch in der Bewegung so ist. Genau, und hat damit eben diese Phase eingeleitet von, ah ja, wir drängen den türkischen Staat zurück. Und das wurde dann halt einige Jahre verfolgt. Es wurde eine Guerilla-Armee auch aufgebaut, also Armee, Guerilla-Einheiten aufgebaut. Es wurde eine Partei weiterhin aufgebaut, die eigenen Perspektiven und Analysen gestärkt. Es wurde eben auch gleichzeitig in der Bevölkerung Arbeit gemacht. Es wurde weiter diskutiert, weiterhin die Beziehung aufrechterhalten, was sich die Bewegung halt auch nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, mit dem kurdischen Volk halt auch überhaupt erst entstehen konnte. Weil, genau, halt auch aus der Bevölkerung halt auch die Menschen in die Partei gekommen sind, sich entschieden haben, ah ja, ich will das auch vertreten, ich will da mitkämpfen, ich will diese Perspektiven mit lernen und mit in die Gesellschaft reintragen und eine organisierende Kraft werden. Und ist so eben auch eine Volksbewegung geworden. Und genau, dann wurde 1993 aber, weil gesehen wurde, ah, es ist eigentlich eine Pattsituation militärisch, es gibt kein Vor und Zurück mit dem türkischen Staat und wir kommen so nicht weiter auch mit unseren Strategien, auch der langanhaltende Krieg geht auf, die Bevölkerung leidet da sehr drunter, wenn es weiter lange anhalten würde. So. Und das wollen wir nicht, deswegen haben sie einen Waffenstillstand ausgerufen und sind in eine mehr als 10 Jahre lange Phase von immer wieder politischen Verhandlungen mit dem türkischen Staat auch eingetreten, um zu versuchen, eine Lösung zu finden, eben mit den Verhandlungen mit dem türkischen Staat für die sogenannte kurdische Frage, also wie das kurdische Volk eben in der Türkei, in den Staatsgrenzen, in dem Komplex so bestehen kann, mit der eigenen Identität, mit der eigenen Selbstverwaltung bestehen kann. Und das hat mehr oder weniger geklappt, also eher nicht. Es wurden Verhandlungen geführt, dann wurde Abdullah Öcalan als eben Vordenker und führende Person in der Bewegung 1999 vom türkischen Staat und verschiedensten anderen Geheimdiensten auf der Welt in einem gemeinsamen Komplott festgenommen und in der Türkei inhaftiert und sitzt seitdem auch praktisch die ganze Zeit mehr oder weniger in Isolationshaft und sieht kaum einen Menschen. Seit 2 Jahren haben wir zum Beispiel auch nichts mehr von ihm gehört. Es ist kein Lebenszeichen von ihm irgendwie da. Also es war ein internationales Komplott, was gemeinsam geplant war und genau, was halt auch nochmal so die Bedeutung eigentlich zeigt, die dieser Bewegung von verschiedenen Staaten auch zugewiesen wird, von dass es so ein gefährlicher Mensch oder so eine gefährliche Bewegung ist, dass verschiedene Geheimdienste von verschiedenen Staaten Interesse daran haben, dass er inhaftiert ist und sogar zulassen, dass er in Isolationshaft sitzt die ganze Zeit über. während das eigentlich eine grundlegende Menschenrechtsverletzung ist von Bedingungen in Gefängnissen. Dennoch wurde diese Phase nicht abgebrochen, sonst wurde weiter verhandelt mit dem türkischen Staat. Öcalan hat auch aus dem Gefängnis heraus, wurden weiter Verhandlungen geführt, es wurde versucht, eine Lösung zu finden. Das hielt dann an, bis dann 2010 beschlossen wurde, okay, das bringt uns nicht viel weiter. Es wurde noch ein bisschen weiter probiert, aber es wurde dann eben auch eine neue Richtung eingeschlagen. Und zwar die Richtung der demokratischen Autonomie, also von einem Aufbau eines autonomen Systems innerhalb bestehender Staaten, also einfach den Staat praktisch unabhängig, überflüssig zu machen. Und halt die Gesellschaft, die Strukturen, die es braucht, um sich selber zu verwalten, halt selber aufzubauen. Und das wird halt dann konkreter in Fokus genommen. Und in dem Sinne wurde halt nicht mehr versucht, den türkischen Staat in dem Sinne zu bekämpfen und einen eigenen Staat aufzubauen, sondern genau halt die eigene Autonomie aufzubauen und die Errungenschaften zu verteidigen. Aber da wirst du gleich irgendwo ein bisschen darauf eingehen. Genau, und darum wird es eigentlich heute auch viel gehen, um eben diesen Aufbau von demokratischer Autonomie, weil das auch genau das ist, was in Rojava geschafft wurde und was dann 2012 eben dazu geführt hat, dass eine Autonomie ausgerufen werden konnte. Das ist etwas, was eben nicht nur in Rojava passiert ist, sondern was es, was eben diese ganze Geschichte hat von dem kurdischen Befreiungskampf, der 50, eigentlich mehr als 50 Jahre alt ist, der immer geführt wurde, auf den verschiedenen Ebenen. Und wo es eben nicht nur in Rojava demokratische Autonomie gibt, sondern auch Versuche gab, zum Beispiel in Nordkurdistan, die auf heftigste Weise wieder zerschlagen wurden in den letzten Jahrzehnten, und aber über die wir heute leider keine Zeit haben, weiter zu reden. Aber wo es auf jeden Fall sehr viele Aspekte gibt, also über die wir heute generell nicht reden können, die aber super interessant und wesentlich auch sind. Aber so viel erstmal, also ganz grob als geschichtlicher Teil dazu. Weil genau, 2012 war es dann eben, als Rojava, als es geschafft wurde, durch eine Situation von, das Assad-Regime war sehr schwach in der Region Rojava, in einigen Regionen, dass dort geschafft wurde, dass die Bevölkerung vor allem durch große Demonstrationen dann die wesentlichen Verwaltungsgebäude besetzen konnte, die Verwaltungsstrukturen, die Menschen daraus vertreiben konnte, beziehungsweise vor die Wahl stellen. Ja, wollt ihr in unserem System weiter eben mit uns arbeiten und eben mit einer demokratischen Weise, oder wollt ihr gehen? Genau, und so eben die meisten Städte ganz ohne körperliche Gewalt übernommen werden konnten. Allein in Derik gab es genau auch einige Schüsse und einiges an Gewalt, wo es nicht so friedlich übergeben wurde an die Bevölkerung. Und damit gehen wir aber mal weiter zu dem demokratischen Konföderalismus eben. Zu der Idee davon und wie sich das entwickelt hat. Ja, genau. Wie die Frank gerade schon ein bisschen ausgeführt hat, ist das demokratische Konföderalismus letztendlich so die Idee, die letztendlich entwickelt wurde, die jetzt auch gerade in Rojava umgesetzt wird und stellt so ein bisschen das Ergebnis auch von sehr kritischen Diskussionen dar, die innerhalb der PKK so ab Mitte der 90er geführt wurden. Dieser ganze Prozess hat einen sehr starken Wandel auch so der ganzen Ideen, vor allem der Zielsetzung der Bewegung zufolge. Dieser Prozess wird häufig als Paradigmenwechsel bezeichnet. Letztendlich ist es einfach nur so ein Wort. Genau, vorher wurde nämlich darauf hingearbeitet, einen autonomen kurdischen Staat zu erreichen, der halt sozialistisch sein sollte, aber halt alle Charakteristika eines Staats halt hatte oder haben sollte. Genau, und die Probleme der kurdischen Gesellschaft wurden da drin gesehen, dass, dass es eben keinen kurdischen Staat gibt. Oder so. Und das bedeutete auch, dass dieser antikoloniale Kampf, was das letzten Endes war, sehr stark im Vordergrund war und so soziale Fragen, die die Gesellschaft vielleicht viel mehr beschäftigt haben, aber eher in den Hintergrund getreten sind und so ein bisschen, naja, vertagt wurden auf nach der Machtergreifung. Aber gerade dann auch so mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde klar, okay, das ist irgendwie keine Perspektive, die wir weiterhin haben wollen oder die uns weiterbringt, vielleicht eher. Genau, deswegen gab es zu diesem, kam es zu diesem sogenannten Paradigmenwechsel. Das bedeutet, es kam zu einer Abkehr von diesem Ziel, dass es eine Nationalstaatlichkeit braucht. Und stattdessen wurde halt, kam die Idee von einem ja, antistaatlichen und radikal-demokratischen Gesellschaftssystem einfach auf. Das heißt nicht, dass der Staat irgendwie weggemacht werden musste, sondern einfach eigene Strukturen aufzubauen, wie die Freundin ausgeführt hat, um den Staat überflüssig zu machen und einfach nicht mehr zu benötigen. Genau. Das heißt auch, dass dadurch so die sozialen Kämpfe in der Gesellschaft viel mehr verwoben wurden mit den Kämpfen für eine kurdische Autonomie und nicht mehr getrennt voneinander betrachtet wurden, sondern vielmehr als ein Kampf gedacht und auch geführt wurden. Und das stellt schon einen sehr starken Bruch mit so dieser klassischen kommunistischen Theorie dar, in der sie sich eigentlich vorher gesehen haben. Und ich glaube, das ist eine besondere Stärke auch der ganzen Bewegung, dass sie sich selber reflektiert und halt nicht dogmatisch auf in eine Richtung weiterarbeitet, sondern den Willen dazu hat, für eine befreite Gesellschaft zu kämpfen und dafür auch die eigenen Ziele zu ändern und eben nicht einfach so daran festzuhalten. Letzten Endes wurde dieser ganze Prozess des Paradigmenwechsels vor allen Dingen dadurch abgeschlossen, dass eben Öcalan inhaftiert wurde und in Haft seine Verteidigungsschriften geschrieben hat. Diese Schriften sind sehr umfangreiche theoretische Werke und legen so ein bisschen den Grundstein dafür, was so der demokratische Konföderalismus ist oder sein kann. Dabei geht es weniger darum, jetzt genaue Strukturen zu schaffen, wie jetzt wer mit wem zusammenarbeitet, sondern vor allen Dingen darum, welche Werte die Gesellschaft hat oder haben sollte und auch um so eine gewisse Auslegung dieser Werte. Genau. Und eben auch, wie die umgesetzt werden in der Praxis, weil das ist, glaube ich, auch sehr besonders. Letzten Endes sind es, wollen wir hier zumindest auf so drei Grundpfeiler des demokratischen Konföderalismus eingehen. Das sind zum einen Demokratie und Geschlechterbefreiung und Ökologie. Es gibt viele andere Art und Weise, nach denen irgendwie auch der demokratische Konföderalismus eingeteilt wird, aber das sind so wichtige Werte. Genau. Und ich möchte ein bisschen noch darüber erzählen, wie diese verstanden werden, weil zum Beispiel Demokratie meint lange nicht das Gleiche wie wenn wir hier von so parlamentarischer Demokratie irgendwie in Westeuropa reden, sondern dort oder in diesem Verständnis heißt Demokratie diese ursprüngliche Meinung von sowas wie Herrschaft des Volkes und ist nicht im Sinne von so einer Staatlichkeit, sondern Demokratie ist dort etwas, was in der Gesellschaft liegt und aus der Gesellschaft herauskommt. Genau, und das bedeutet auch, dass es eine aktive Teilnahme von allen braucht, um eben so von der Basis auszugehen. Also wir würden vielleicht auch so Basisdemokratie sagen. Manchmal gibt es das halt hier jetzt bräuchte ich einen Begriff. Genau. Das findet sich natürlich dann auch so in sehr theoretischen Strukturen wieder, die vorgeschlagen sind, die alle dann eben nicht so zentralistisch sind, sondern halt immer die grundlegenden Entscheidungsprozesse in diesen ganz lokalen ja, Organen letzten Endes liegen, also das wird häufig als Kommune wird es bezeichnet, was so die unterste Ebene halt ist. Und dort werden die Entscheidungen getroffen. Es gibt dann auch höhere Ebenen, aber die dienen nur dazu, die verschiedenen Kommunen miteinander zu koordinieren und so deren Beschlüsse umzusetzen. aber anders als irgendwie wie das in Deutschland ist, wo so es von oben herab quasi Entscheidungen getroffen werden, ist es dort genau andersrum. Die grundlegende Entscheidungsgewalt liegt immer bei den untersten, also bei den lokalen Basisgruppen oder Basisorganen. Und deshalb ein anderes Verständnis von Demokratie ist auch, dass jeder gesellschaftlichen Gruppe nicht bloß zugestanden wird, sich selbst zu organisieren, sondern so auch aktiv dazu ermutigt wird, sich selbst zu organisieren, so die Entscheidungen zu treffen, die für diese Gruppe relevant sind, weil letztendlich sind sie das, die das entscheiden müssen. Und dann in halt Räten mit eben allen anderen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzukommen. Und dieses Zusammenkommen sowohl auf so verschiedenen Ebenen übereinander als auch so in der gleichen Stadt zwischen verschiedenen Gruppen, deswegen wird es als Konföderalismus bezeichnet, das heißt einfach nur diese Räte, die halt immer wieder sich treffen. Die Räte, also diese höheren Ebenen, sind aber auch nur gebildet aus Delegierten, die irgendwie für so einen begrenzten Zeitraum das machen und halt immer den Auftrag ihrer Kommune oder halt ihres Organ, das sie halt vertreten, darstellen sollen und auch in ständiger Rückkopplung mit denen sind und nicht wie hier irgendwie alle 4 Jahre einmal irgendwer gewählt wird und die machen dann irgendwas, sondern so einen ständigen Austausch gibt. Das bedeutet auch, dass viel, viel mehr Zeit in Politik oder in Politik im Sinne von einfach wie regeln, wie gesellschaftliches Zusammenleben, darin viel mehr Zeit gesteckt wird, aber es halt als so wichtig gesehen wird, dass es halt wert ist, dort eben auch diese Zeit reinzustecken. Genau. Der zweite grundlegende Pfeiler ist eben die Geschlechterbefreiung. Dabei zeigt sich die Geschlechterbefreiung vor allen Dingen erstmal darin, wie weit ausgeformt so schon diese Frauenstrukturen sind. Also wie ich gerade gesagt habe, ist jede gesellschaftliche Gruppe, so zum Beispiel auch Frauen, die sich selber organisieren und überall, sämtliche Strukturen, die es gibt es ein Äquivalent, was nur von Frauen getragen wird und dadurch ja, auch eine Art irgendwie Empowerment sind, weil halt sie sich selber und auch einen anderen zeigen können, dass sie alles können, so letzten Endes. Und diese Gruppen, diese Frauenstrukturen, finden sich halt auf allen Ebenen, also sowohl politisch, im Sinne von, dass jeder Rat Vorsitzende hat, und zwar 2 Vorsitzende, wovon immer eine Frau auch ist, ansonsten auch wirtschaftlich, es gibt viele Frauenkommunen, wie wird es bezeichnet, wo halt die Kommune ist, zum, die Kooperative ist so, die Kooperative ist so, ja, letztendlich die halt zusammen Wert irgendwie, also produzieren, aber halt auch auf eine andere Weise, ich glaube, da wirst du noch ein bisschen drauf eingehen. Genau, aber auch da gibt es viele, die halt, wo nur Frauen zusammenarbeiten und dann auch nur Frauen die Entscheidung für und über sich selber treffen und halt nicht von anderen abhängig sind. Genau, aber genauso auch in der Verteidigung, was irgendwie im Sinne von Militär häufig irgendwie sehr patriarchal geprägt ist. Auch dort etwas mit zum Beispiel der JPG, wo es reine Frauenverteidigungseinheiten gibt. Und auf all den Ebenen gibt es eben diese, jetzt schon die Strukturen. Aber das ist auch nur, wie sich das äußert. Eigentlich ist es noch viel tiefer. Die, denn schon in der Theorie nimmt so die Geschlechterbefreiung so einen sehr, sehr grundlegenden Wert ein. Dort wird zum Beispiel Staatlichkeit, aber auch Kapitalismus letztendlich auch nur als eine Folge vom Patriarchat gesehen, was bedeutet, dass das Angreifen und das Überwinden des Patriarchats so grundlegend ist und quasi, nicht grundlegender, aber ja, als irgendwie auch so das Überwinden vom Kapitalismus zum Beispiel, sondern dass halt auch alles miteinander einhergeht, aber genau, auch so historisch als die Grundlage davon gesehen wird. Genau. Genau, eine andere Ebene, auf der dieser antipatriarchale Kampf geführt wird, ist natürlich einmal durch so das Verteidigen oder von der eigenen Einheit gegenüber, zum Beispiel dem IS, vielleicht sehr deutliche patriarchale Strukturen oder Ideologie hat, aber vor allen Dingen auch innerhalb der Gesellschaft irgendwie patriarchale Muster zu kritisieren und versuchen zu überwinden, aber auch eben in Individuen sehr viel Wert darauf gelegt wird, diese patriarchalen Eigenschaften zu erkennen und auch zu überwinden und dem an sehr vielen Stellen halt so eine sehr grundlegende Bedeutung beigemessen wird, die auch ja nicht über, ja, an der irgendwie nicht so vorbeigegangen werden kann. Außerdem gibt es diese Genealogie als sogenannte Wissenschaft der Frau und des Lebens, was so eine Form ist, eine andere Art und Weise von an Wissenschaft heranzugehen und immer mit dem Ziel der Befreiung der Gesellschaft. Dabei ist so ein bisschen der Versuch, die Entstehung von Wissen und gerade auch von Geschichte so nicht mehr so weißen akademischen Männern zu überlassen, sondern das in die eigenen Hände zu nehmen und eigenes Wissen zu kultivieren und zu gucken, was das eigentlich bedeutet, wenn das nicht aus so einer kolonialen Perspektive Wissen geschaffen wird. Was eine sehr spannende Perspektive eigentlich ist. Genau, dann möchte ich noch zur dritten grundlegenden Säule kommen, und zwar der Ökologie. Auch die gibt es ein sehr grundlegendes Verständnis davon. Es geht nicht nur darum, irgendwie, weiß nicht, so eine Konsumkritik, wie es vielleicht hier ist, sondern auch grundlegender eben, dass der Mensch eben nichts ist, was mit der Natur irgendwie in Konflikt steht, sondern vielmehr der Mensch auch als Teil der Natur zu begreifen. Ich glaube, auch davon gibt es Ansätze hier, aber da wird auch besonders Wert drauf gelegt. Und genau. Ja, und das beinhaltet zum Beispiel auch die Überwindung des Kapitalismus. Ich glaube, da gibt es hier auch ähnliche Bewegungen, die sich so auf ähnliche Weise darauf beziehen. Aber dass im Kapitalismus es eben keine ökologische Art und Weise gibt, zu wirtschaften oder zu produzieren. Und dem würden halt das Prinzip halt der Kooperativen entgegengesetzt, die halt bedarfsgerecht produzieren und letzten Endes ökologisch damit auch die Dinge des täglichen Bedarfs halt einfach bereitstellen können. Und natürlich auch nicht zu guter Letzt gibt es in Kurdistan einfach auch viele Angriffe auf die Natur, seien das irgendwie durch Verbrennen von Feldern, was irgendwie so sowohl der IS als auch irgendwie der türkische Staat irgendwie als Kriegsmittel nutzt, so sich dagegen zu verteidigen, aber auch so Widerstand gegen so Großprojekte wie zum Beispiel Staudämme, die gerade so entlang des Euphrats und viel errichtet werden und auch einen krassen Eingriff in die Natur darstellen, immer auch unter so einem Vorwand von irgendwie grünem Strom, der ja vielleicht damit erzeugt wird, aber letzten Endes nicht so einseitig gesehen werden kann, sondern halt krasse Auswirkungen auf so ein sowieso schon von Dürre betroffenes Land hat, wenn dort noch mehr Staudämme gebaut werden. Aber auch so ganz praktische Sachen wie so Wiederaufforstung. Weil letztendlich dort wachsen Bäume, nur viele wurden durch das syrische Regime gefällt, um sie eben abhängig auch vom Staat zu machen. Und dann so Wiederaufforstungsprojekte sind was einmal die Ökologie fördert, aber eben auch die Menschen wieder an das Land bringt und so damit verbindet und es nicht so eine, genau, eben nicht dieser Konflikt dazwischen entsteht. Und diesen drei Pfeilern zu folgen, heißt eben auch so eine sehr andere Art und Weise zu leben. Und letztendlich stehen sie dadurch auch irgendwie im Konflikt mit so dem staatlichen System drumherum und die Staaten die angrenzen und werden deswegen auch immer wieder angegriffen. Gerade auch, weil der demokratische Kapitalismus halt eine Gesellschaftsform ist, die so ein bisschen die halt von der Gesellschaft selber ausgeht und nicht so aufgezwungen wird, wie es so die Staaten, also wie es westliche Staaten eben mit dem Staatssystem jetzt gemacht haben. Ja. Achso, genau. Und ich wollte noch ein bisschen ergänzen, dass das auch eben halt nicht nur für die politische Gesellschaft gilt, der demokratische Konfliktismus. Es wurde als Lösung der Konflikte im Nahen Osten entwickelt, letzten Endes, und, um für die Region Frieden zu bereiten. Aber es ist nicht nur dort anwendbar, es ist so grundlegend, dass wir auch hier überall überlegen können, was das für uns bedeutet, so, diese Werte, und gerade auch mit einer so sehr radikalen Auslegung irgendwie umzusetzen und wie wir uns danach organisieren können und wollen vielleicht. Genau, aber auch gerade weil es überall anwendbar ist, wird auch überall Widerstand dagegen geleistet, weil Menschen, die Macht haben, sie nicht aufgeben wollen und das damit einhergeht, die Aufgabe von so zentralisierter Macht, sondern sie halt der Gesellschaft zu übergeben. Genau, weshalb auch so die Selbstverteidigung ein enorm wichtiger Teil ist, weil sie immer wieder zu einem kommt. Ich glaube, jetzt möchte ich ein bisschen was zu so, was das genau bedeutet in der Praxis. Genau, also ja, wie werden diese Aspekte auch umgesetzt in Nord- und Ostsyrien? Und dazu erst nochmal ein kleiner Überblick, was ist überhaupt, wo ist Nord- und Ostsyrien? Was ist das, was umfasst das für ein Gebiet? Und da sehen wir hier eine alte Karte, weil, genau, also Nord- und Ostsyrien ist halt mehr als nur Rojava. Rojava, wie ihr auf der ersten Karte vielleicht gesehen habt, ist eher so hier und dann da nochmal so. Und das sind halt Gebiete, wo vor allem Kurdinnen leben. Und hier sind dann Gebiete, wo vor allem ArabInnen auch leben. In den letzten Jahren, also die Revolution Rojava hat in Rojava eben angefangen, in den kurdischen Gebieten, in den Menschen, in den Gebieten, wo hauptsächlich Kurdinnen gelebt haben, ist dann halt aber, hat sich ausgebreitet, also ist eben auch, als dann der IS hat einige Regionen besetzt und terrorisiert, und die wurden dann vor allem auch durch die Selbstverteidigungseinheiten Rojavas befreit von dem IS, und dann haben sich diese Regionen auch entschlossen, sich eben der Selbstverwaltung Nord- und Syriens anzuschließen. Und deswegen ist es nicht mehr nur Rojava heutzutage, auch wenn häufig von Rojava die Rede ist, sondern eben die autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens. Und leider gab es auch in den letzten Jahren eben Angriffe auf die schädliche Angriffe. Und unter anderem ist gerade auch der Teil in also Afrin, die Stadt und die Umgebung besetzt durch den türkischen Staat bzw. islamistische Söldner, die für den türkischen Staat arbeiten. Genauso wie hier die Region um Tel Abyad herum und über das Serekanje. Genau, die sind gerade besetzt und sind dementsprechend nicht Teil der Selbstverwaltung. Die anderen Teile aber weiterhin. Und das sind eben auch so eingeteilt, können wir auch sehen, die verschiedenen Kantone, von denen gleich auch die Rede sein wird. Denn wenn wir uns das System so anschauen, also es hat mein Freund ja gerade auch schon angesprochen, es ist ganz unten, es geht eben alles von der Bevölkerung aus, unten organisieren sich die Kommunen, was häufig 150 bis 400 Haushalte sind oder ein Dorf. Die kommen zusammen einmal wöchentlich in einem Rat und besprechen so das, was gerade relevant ist, genau, was es für Probleme gibt, wie die vielleicht gelöst werden können. Sie haben auch eigene Kommissionen auf der Kommunenebene, Also in Politik, Wirtschaft, Frauen, Verteidigung, Kunst und Kultur, Gerechtigkeit und andere. Also es gibt so verschiedene thematische Kommissionen, die es auf der untersten Ebene gibt und auch auf den Ebenen darüber. Genau, das heißt, die Kommissionen, die Kommunen, haben dann wiederum Sprecher ein, die sie in den Stadtteilrat oder Dorfgemeinschaftsrat schicken. Das sind dann Räte, wo halt so, ich glaube, so 150 Kommunen etwas zusammenkommen und dann dort halt eben auf der höheren Ebene besprechen, was halt auf der unteren Ebene dafür nicht die Entscheidung, nicht die relevante Perspektive da war oder das mehr eben diese größere Ebene braucht, von, weil es eine größere Ebene betrifft. Genau, und so geht es halt weiter nach oben. Und gleichzeitig sind halt auch die Kommissionen, die verschiedene es gibt, auch auf den verschiedenen Ebenen wiederum untereinander vernetzt und arbeiten da auch zusammen. Also es gibt auf verschiedensten Ebenen diese Zusammenarbeit, wo eben ein Austausch stattfindet, wo Diskussionen stattfinden, während Entscheidungen so weit wie möglich immer auf der untersten Ebene getroffen werden. Nur wenn das nicht möglich ist, werden sie auch an die oberen Ebenen halt weitergegeben. Und das ist jetzt so, so starr dahingeschrieben, aber so ist es halt nicht, sondern es ist halt auch wichtig zu verstehen, das ist halt ein System, was sehr fließend ist, sondern nämlich es wird weiterentwickelt, so wie es halt praktisch ist, so wie es halt bewertet wird, was sinnvoll ist, was sich bewährt, das wird weitergeführt, was sich nicht bewährt, wo es Kritik gibt, dann wird es verändert, dann wird es angepasst, dann wird nach Lösungen dafür gesucht. Und genau, gleichzeitig macht sich in diesem System auch deutlich, einerseits der Aspekt von dem, dass es halt nicht nur ein System für ein Volk ist, sondern es ist halt ein System, was halt für viele Völker, für viele Bevölkerungsgruppen Platz schaffen soll. Das heißt in der Praxis, dass in den vor allem kurdisch geprägten Regionen ist halt auch immer eigene Räte von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die eine Minderheit auch darstellen, gibt oder religiösen Gruppen wie zum Beispiel Soyoye oder Turkmeninnen und anderen, die eigene Räte haben und so eben mit dieser Perspektive aus den Räten auch in die Gesamtstrukturen mit reingehen und da ihre Perspektive einbringen. Genauso wie die Frauen in allen Strukturen ihre eigenen autonomen Frauenräte haben oder die Jugend auch immer ihre Jugendräte hat. Und es da zum Beispiel auch so ist, dass, dass es eine Quote für Geschlechter gibt, dass in den Räten zum Beispiel in den Kommissionen und so immer mindestens 40% auch Frauen sitzen müssen. Und das hat nochmal so zeigt, auf der Ebene auch, wie stark das eben auch eine Revolution der Frauen ist, weil es halt geschafft wird, dass die Frauen ganz vorne mit dabei sind, auf allen Ebenen, auf allen Entscheidungsebenen und halt auch aktiv Projekte umsetzen, was wir uns gleich nochmal anschauen. Und genau. Ja, das ist halt ebenso diese technische Ebene von so, ah ja, okay, so funktionieren vielleicht Entscheidungen und die verschiedenen Räte, wie sie zusammenkommen, und was ist eigentlich gar nicht so, finde ich eigentlich die spannende Ebene darin, sondern das ist so, okay, der strukturelle Aufbau so. Sowas Ähnliches gibt es ja auch hier und da vielleicht, also ist schon alles umgesetzt, aber das Eigentliche, da steckt halt noch viel mehr dahinter. Ich will ein kleines Zitat vorlesen von Alda Khelil, Co-Vorsitzender von Tefdem, der Bewegung in Nord- und Ostsyrien, die vor allem so verschiedene, die Gesellschaft eben organisiert und versucht reinzuholen in diese Strukturen, dass sie auch sich an der Politik mit beteiligen und diese ganzen verschiedenen Strukturen, die es gibt in Nord- und Ostsyrien, zusammenbringt. Er sagt, dem politischen Projekt in Rojava geht es nicht nur um eine andere Art zu regieren, sondern vielmehr darum, eine Mentalität zu schaffen, die Revolution in die Gesellschaft hineinträgt. Eine Revolution für die Gesellschaft. Und ja, das macht halt nochmal deutlich, dass es eben nicht nur um dieses Technische geht, sondern eben auch, also Tim hat es vorhin auch schon gesagt, dieses Bewusstsein spielt auch eine Rolle. Es geht halt ganz viel darum, das Bewusstsein der Gesellschaft zu verändern, die Persönlichkeiten darin auch zu verändern. Wenn wir gelernt haben, in unserer Sozialisierung, in unserem Aufwachsen, patriarchal zu denken, zu handeln, so individualistisch für uns selber zu denken oder für die eigene Familie nur zu denken und zu handeln, das dann auch zu durchbrechen, weil das eine Basis davon ist, auch wirklich ein kollektives gesellschaftliches System aufzubauen. Wenn wir das Denken nicht durchbrechen, wenn das Gedenken ein individuelles, ein patriarchales bleibt, dann werden wir auch ein individuelles, ein patriarchales System wieder aufbauen. Das ist so das Verständnis dahinter. Und deswegen müssen diese Ebenen immer zusammengedacht werden und deswegen wird auf jeder Ebene eben auch daran gearbeitet, dieses kollektive Bewusstsein zu entwickeln, ein freiheitliches, demokratisches Bewusstsein zu entwickeln und nicht eins, das eben patriarchal oder auch so staatlich denkt, so von, ah ja, wir geben das jetzt ab an die höhere Ebene, sondern nein, wir packen es selber an, wir übernehmen Verantwortung, wir suchen nach Lösungen, die besten für die ganze Gemeinschaft sind. Das ist natürlich ein stetiger Prozess. Es ist so, auch nicht so, dass es jetzt 2012 die Revolution gab in Rojava und jetzt ist alles gut. Das ist halt, ja, das wäre schön, wenn sowas so funktionieren würde. Aber es ist eben ein stetiger Prozess von, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen kämpfen auch darum, die Frauen kämpfen darum, das Patriarchat abzubauen, das Patriarchat in sich, in den Männern, in der gesamten Gesellschaft, in den Strukturen abzubauen, zu verändern, dem etwas entgegenzustellen. Und genauso auf den anderen Ebenen, eben da zu lernen, eine andere Art und Weise zu handeln und zu leben hat, auch gemeinsam zu leben. Und da werde ich jetzt auf so ein paar Aspekte nochmal eingehen, so ein paar Beispiele, wo das wie umgesetzt wird, was da für eine, was das für eine Bedeutung hat. Genau, was aber auch nur ein paar einzelne Aspekte abbildet. Ein Punkt ist die Bildung. Bildung heißt im Kurdischen Perwerde, was sich zusammensetzt aus Per und Werde. Per heißt Flügel und Werde heißt so viel wie verstehen. Übersetzt heißt es zusammen praktisch so viel wie jemandem Flügel verleihen. Das ist so eine Übersetzung, die schon so ein bisschen dafür spricht, okay, was bedeutet Bildung eigentlich? Denn Bildung bedeutet halt eben nicht nur dieses, ah, wir vermitteln Wissen, sondern Bildung bedeutet eben, ja, eine Entwicklung von Bewusstsein, von der Persönlichkeit, das immer auch mit dabei zu haben, darüber nachzudenken, zu diskutieren, was hat das mit dem eigenen Leben zu tun, was hat das mit unserer Realität hier zu tun, was wir lernen. Und dass so rein theoretisches Wissen keine große Bedeutung hat, wenn es halt nicht angewandt werden kann oder nicht angewandt wird auf das eigene Leben. Und es gibt in verschiedenste Räume auch konkret für Bildung. Generell ist ein Ansatz so, jeder Ort sollte eine Akademie sein können. Es sollte die Küche, das Wohnzimmer, alle Räume sollten eigentlich... dort sollte Bildung stattfinden und im Alltag findet halt auch eigentlich immer Bildung statt, weil womit wir uns beschäftigen, wie wir an Sachen herangehen, wir lernen eigentlich die ganze Zeit. Gleichzeitig gibt es aber auch konkrete Räume, also zum Beispiel werden in den Kommunen auch immer Bildung gemacht, da gibt es verschiedene Formate, sei es einmal im Monat irgendwie dann für 2 Tage, ein Wochenende sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen, genau, über 2 Wochen jeden Abend, dass man zusammenkommt und sich mit bestimmten Themen beschäftigt. Oder halt auch Akademien, es gibt auch Akademien, die feste Orte sind, wo Menschen dann für 2 Wochen zusammenkommen, an diesem Ort zusammenleben, den Alltag zusammengestalten. Oder auch Akademien, die über 3 Jahre gehen, die halt eben so auch Ausbildungsorte dann sind, um dann eben auch in der Gesellschaft arbeiten, nochmal anders arbeiten zu können, auf so Organisierung in der Gesellschaft vorbereitet zu werden. Und halt eben, ja, es, denke ich, wird nochmal deutlich, durch dieses Zusammenleben, den Alltag gemeinsam organisieren, das ist auch nochmal eine ganz andere Art und Weise von Intensität, auch von Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit, mit der Mentalität, weil man sich ganz anders kennenlernt und ganz anders aufeinander angewiesen ist, ganz andere Beziehungen aufbaut. Und ja, genau, das ist halt auch die Bildung und wie Bildung verstanden wird, ist eben auch ein wesentlicher Punkt darin, was Tim vorhin auch meinte, von, ja, es wird eben nicht so dogmatisch an Sachen festgehalten, sondern es wird stetig weiterentwickelt. Nämlich in Bildung ist halt wichtig so, ja, es wird Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Wissensaneignung und Reflexion wird halt immer zusammengedacht und zusammengebracht in Bildung. Und das verhindert halt auch oder soll möglichst verhindern eine Starrheit im Denken und einen Dogmatismus, sondern sich halt öffnen für, ah ja, wir entwickeln das immer weiter, wir entwickeln uns weiter. Und genau, vielleicht so viel. Und genau, ansonsten also nochmal so ein Beispiel aus den Schulen. In den Schulen für jüngere Menschen ist zum Beispiel auch so umgesetzt worden, dass diese dass Schüler immer in den Muttersprachen auch lernen können. Was halt eine große Besonderheit im Mittleren Osten halt ist, wo die Staaten häufig vorgeben, so, nee, das ist die Sprache, die gesprochen wird. Und viele Völker eben unterdrückt waren und sind, auch was die Sprache und die Kultur angeht. Und da eben Unterricht in Kurdisch, in Arabisch und in Aramäisch auch stattfindet. Und es auch die Schulbücher entsprechend gibt. Genau. Ein anderer Bereich, der eben auch in allen Kommunen eigentlich stattfindet, auf allen Ebenen des Systems, ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit in Form einer Kommission. Aber Gerechtigkeit hat auch eigentlich im Alltag, im Leben von allen Menschen stattfindet und da gesehen wird. Genau, das ist eigentlich auch das Ziel sein sollte, dass es eigentlich gar keine Gerechtigkeitskommission, keine Gerichte gibt, sondern durch die Lebensweise, durch die Art und Weise des Bewusstseins ein gesellschaftliches, moralisches Bewusstsein zu entwickeln, zu haben, Menschen sich generell gerecht verhalten oder einen Blick dafür entwickeln, was es heißt, Entscheidungen und Handlungen im Sinne der Gemeinschaft zu treffen. Und genau, dennoch wird eben die Notwendigkeit gesehen von Gerechtigkeitskommissionen, die zum Beispiel dann eben dazukommen, wenn Menschen nicht gerade nicht die Möglichkeit sehen, die Konflikte selber zu lösen, die sie haben. Und dann kommt diese Kommission dazu und versucht zu mediieren, versucht Menschen zusammenzubringen, Probleme zu lösen. Vor allem aber halt auch, also hier ist immer, dass die Menschen versuchen, selber die Probleme zu lösen. Und wenn das nicht klappt, dann kommt halt eben die Kommission dazu oder in bestimmten Fällen kommt es dann auch vor ein Gericht. Diese Gerichte sind auch von der Bevölkerung selber gewählt, die RichterInnen und die Gesetzgebung dazu. Genau, und wird aber auch so, so Statistiken zeigen, dass nur 15% der Fälle, die an so Gerechtigkeitskommissionen gerichtet werden, dann auch vors Gericht kommen. Das heißt, viele Fälle können in den Kommissionen gelöst werden, dass dort Lösungen halt gefunden werden für das, was Menschen so betrifft. Genau. Und zum Beispiel gibt es eben auch Gerichte, es gibt auch Gefängnisse, wobei Gefängnisse halt ganz anders auch aufgebaut sind als in Deutschland zum Beispiel, sondern es sind eben keine Orte von Bestrafung oder Rache, sondern es sind Orte von Bildung vor allem auch, dass Menschen dort vor allem Bildung bekommen in verschiedenen grundlegenden Fähigkeiten, die auch sonst so hier in der Schule unterrichtet werden, lesen, schreiben, Physik, Chemie, was auch immer, aber auch so Werte, Ethik und ähnliches. Und um halt Menschen auch so, ja, halt Menschen wirklich zu verändern, indem, wo sie sich halt unmoralisch gegen die Gesellschaft verhalten, da auch ein moralisches Bewusstsein zu entwickeln. Zum Beispiel auch, es gibt einige, also viele Menschen, die in Nord- und Syrien im Gefängnis sitzen, sind IS-KämpferInnen und da hat auch, für diese Gefangene Bildung gemacht wird und da auch halt zum Beispiel männliche Jugendliche vom IS am Anfang sich sehr, sehr darüber beschwert haben und sehr dagegen aufgestanden sind, dass sie von Frauen unterrichtet wurden, aber nach ein, zwei Monaten auch sichtbar wurde, ah okay, sie nehmen es auch an, diese Bildung zu bekommen. Sie geben Frauen die Hand, sie begrüßen sie. Also da auch so gesehen wurde, ah, es funktioniert tatsächlich irgendwie auch Bildung zu machen. Auch wenn Menschen mit einer krassen Ideologie aufgewachsen sind. Auch da ein Stück weit rauszuholen, rauszukommen. Und genau, gleichzeitig ist aber halt auch die Perspektive, dass es halt keine Gefängnisse mehr geben soll. Das entspricht aber halt nicht der Realität. Und genau, so viel zu dem Punkt. Ein anderer Punkt, der eine große Bedeutung hat, ist so ja, Wirtschaft. Wie wirtschaften und das ist halt gerade sehr schwierig, auch in einer Welt, die halt von Kapitalismus dominiert ist, von Kapitalismus beherrscht ist. Aber das Gesellschaftssystem versucht halt das Beste halt darin auch zu machen und setzen halt viel auf, auch wieder auf die kommunale Ebene. Und ein Konzept darin ist zum Beispiel halt Kooperativen aufzubauen. Also eben auch in der Art zu wirtschaften, halt das Denken, das kollektive Denken auch mit einzubringen. Also Kooperativen sind dann ja eben wirtschaftliche, also ja halt Kooperativen, wo Menschen zusammenkommen, arbeiten, Sachen produzieren. Das können zum Beispiel Landwirtschaftsprojekte sein, genau, Handelskooperativen, dass kleine Läden aufgemacht werden, Kantinen werden betrieben, Bäckereien oder auch Rinderzuchten. Genau, da werden dann halt, die werden kollektiv verwaltet, die Menschen, die dort arbeiten, teilen das Geld selber unter sich auf, wie sie es brauchen, darüber entscheiden sie selber als Kooperativen und unterstützen sich gleichzeitig gegenseitig auch im Aufbau von weiteren Kooperativen, weil es da eben gerade häufig Schwierigkeiten gibt in der Finanzierung am Anfang, weil die Situation in der kapitalistischen Welt, in der Situation von Krieg, in einer Gesellschaft, in einem System, wo halt eben auch parallel private Unternehmen existieren, ist halt nicht so einfach. Und deswegen ist gerade dieses Feld auch ein sehr, sehr schwieriges. Und es braucht halt auch eben diese Überzeugungsarbeit so von, ey, es ist auch wirklich was Gutes, wenn wir Kooperativen aufbauen, weil viele Menschen eben doch in so diesen Unternehmen, privaten Unternehmen mehr drin stecken, die häufig eben auch kleine Unternehmen sind, also nicht so vergleichbar wie hier in Deutschland. Genau. Und eine Besonderheit darin eben auch, die sich nochmal zeigt, ist halt, dass gerade Frauen auch eigene Kooperativen aufbauen, die halt dann auch dafür sorgen, dass Frauen eine Unabhängigkeit von Männern bekommen, auch auf finanzieller, ökonomischer Ebene. Und dadurch generell mehr Unabhängigkeit in der Gesellschaft auch erlangen und auch durch die eigene Arbeit viel Selbstbestärkung erfahren und halt die Stärkung der Frauen generell in der Gesellschaft gestärkt wird. Es war so, dass vor der Revolution 2012 war eigentlich keine Frau wirklich, hat wirklich gearbeitet so in irgendwelchen Unternehmen, in Kooperativen oder so, sondern die meisten waren halt im Haus. Es waren nur einzelne Witwen oder ja, vor allem Witwen, die halt dann da gearbeitet haben oder alleinerziehende Mütter, die halt das Geld brauchten, wo es dann irgendwie okay war oder passend war, dass die auch gearbeitet haben. Und jetzt zum Beispiel 2019 war es dann so, dass in Dedic zum Beispiel 50% der Frauen von ganz Dedic gearbeitet haben in der Stadt. Und ja, da zu sehen ist, was für eine krasse Entwicklung da stattgefunden hat, auch auf dieser Ebene. Eine weitere Ebene ist die Ebene von Selbstverteidigung, die ja gerade in der Realität von Nord- und Ostsyrien eine große Wichtigkeit hat, weil es stetig Angriffe erfährt. Er hat bestimmt vom IS mitbekommen, der eben in großen Teilen Nord- und Ostsyriens war und dort eben dann auch von den Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPG und den QSD eben vertrieben wurde, zerschlagen werden konnte auf dieser Ebene, aber eben auch bis heute noch weiter existiert in kleinen Zellen und immer noch eine Gefahr ist. Aber genau, zum Beispiel eben gegen den IS, auch gegen den türkischen Staat, der ständig Angriffe ausführt, wird sich verteidigt. Und das ist aber eben auch diese Selbstverteidigung, ist ja eine militärische, eine bewaffnete Ebene, wo die sehr schwierig ist, auch in einer Gesellschaft, die ohne Staat halt leben will, die sich auch bewusst gegen den Staat entscheidet, halt umzusetzen, weil es immer mit Macht, mit Repression, mit Aufrechterhalten von Macht auch verbunden ist. Und das halt auch eine Schwierigkeit ist, die gesehen wird. Und deswegen gerade auch in diesem Bereich Bildung und Bewusstseinsbildung, Persönlichkeitsentwicklung auch eine sehr, sehr starke Wichtigkeit hat. Und auch halt da versucht wird, die Selbstverteidigung möglichst nah an die Gesellschaft, also aus der Gesellschaft herauskommen zu lassen und durch die Gesellschaft legitimieren zu lassen. Deshalb gibt es auch verschiedene Selbstverteidigungseinheiten oder Strukturen darin, auf die ich auch noch einmal eingehe. Und zwar, ja, wie ihr vielleicht auch wisst von Jeppege und Jeppege, das sind so Selbstverteidigungseinheiten, die halt das praktisch beruflich machen und die halt so für die äußere Sicherheit vor allem auch zuständig sind, so sich gegen Angriffe von außen zu verteidigen, die Sicherheit der Bevölkerung halt zu gewährleisten vor Angriffen. Also das ist halt ein grundlegender Aspekt, ich weiß nicht, ob ich es genannt habe. Es geht immer um die Verteidigung der Bevölkerung und der Errungenschaften, der Selbstverwaltung, das, was aufgebaut wurde. Und genau, es ist halt ein grundlegender Aspekt darin. Und genau, da zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, ob ihr die QSD oder SDF kennt, das ist so ein größerer Verband. Also Jeppege sind so vor allem die kurdischen Selbstverteidigungskräfte, aber dann gibt es halt auch diesen Überverband von QSD oder SDF genannt, wo eben verschiedene Selbstverteidigungskräfte zusammenkommen. Zum Beispiel haben die Sojoje auch eigene Selbstverteidigungseinheiten oder auch andere gibt es dann noch, die so kleinere Einheiten dann darunter sind. Genau. Dann gibt es auch noch die Hepeje und die Hepeje Jin. Das sind Volksverteidigungseinheiten, wie ist der Name genau? Verteidigungskräfte der Gesellschaft oder gesellschaftliche Frauenverteidigungskräfte. Das sind Kräfte, die in den Kommunen selber sind. Das sind häufig auch alte Frauen und Mütter, die halt Lehren beigebracht bekommen, auch sich gegenseitig beibringen, wie sie Waffen benutzen können, wie sie sich selber verteidigen können. Die stehen dann an Kontrollpunkten oder sie gehen auch durch die Nachbarschaft und sorgen dort halt, stellen dort halt die Sicherheit sicher der Bevölkerung. Oder halt auch wenn es Angriffe geben sollte, dann sind das die Menschen, die halt als erstes auch die, ja, versuchen, soweit es geht, halt die Gesellschaft zu verteidigen. Sie sind keine professionell ausgebildeten Menschen halt eben, sondern sie machen das ehrenamtlich nebenbei in ihrem Leben so. Und können dann halt zum Beispiel im Falle von einem Angriff von außen halt Stellung halten, bis dann halt die Jeppege und Jeppege oder andere Kräfte zum Beispiel eintreffen, um halt dann auch mitzuverteidigen. Aber so wird eben auch versucht, so diese Selbstverteidigung nicht nur auf so einer oberen, übergeordneten Ebene halt zu verankern, sondern auch in der Gesellschaft. Und das auch durch die Asayish. Das wird häufig mit Polizei übersetzt, ist aber nicht eins zu eins auf gar keinen Fall übertragbar, weil es eben mit einer ganz anderen Herangehensweise umgesetzt wird. Nämlich die Asayish sich auch nicht als Bewahrer der Macht der Staaten verstehen, wie es ja die Polizei so ist, bei uns zum Beispiel, sondern eben die VerteidigerInnen der Gesellschaft, der Bevölkerung vor Ort. Und deshalb ja dort halt für Sicherheit sorgen, was auch immer es braucht so. Zum Beispiel genauso wie die Hepeje bei Demonstrationen oder anderen Veranstaltungen halt begleiten oder für Sicherheit sorgen oder auch angesprochen werden bei Gewalt, wenn es irgendwas braucht. Und da zum Beispiel auch so vor der Revolution wurden in Nordostsyrien eigentlich Fälle von häuslicher Gewalt zum Beispiel seltenst irgendwie benannt oder an den Staat herangetragen, an die Polizei herangetragen, weil eben gewusst wurde, ja okay, uns wird nicht wirklich geholfen, mir wird als Frau nicht wirklich geholfen. Und es jetzt eben so ist, dass es viel, viel mehr passiert, weil eben klar ist so, dass die Praxis so da ist von, ah ja, okay, nee, wenn ich das sage, gerade wenn ich mich auch an die Frauenverteidigungseinheiten oder die eben die Asahi Shin, also die weibliche Polizei, wende so, dann werden die mir helfen, weil die sind für mich da, die sind für die Gesellschaft da. Und das sind eben sehr positive Entwicklungen, die auch so gesehen werden, wo vorher halt gar kein Vertrauen da war und Vertrauen wurde aufgebaut und gleichzeitig ist es in der Gesellschaft, sind diese Kräfte auch in der Gesellschaft verankert. Es sind Menschen, die halt in den Dörfern wohnen, dort in den Familien sind und dort heraus halt arbeiten. Bei den Asayish zum Beispiel, das sind dann so Teilzeitjobs oder Vollzeitjobs oder so, die dann halt auch beruflich gemacht werden, aber halt auch lokal verankert sind. Ja, und um noch ein Zitat auch zu nennen, Metya Abdullah ist in Delhi bei den Hepejin, also bei diesen gesellschaftlichen Verteidigungskräften, die so aus der Kommune herauskommen und darin sind. Und sie sagt eben darum auch, wieso sie sich daran beteiligt, an diesen Verteidigungskräften. Ich bin bereit für alles. Ich habe den Gefallenen ein Versprechen gegeben. Wir kämpfen nicht nur für uns als KurdInnen, sondern für alle unterdrückten Bevölkerungsgruppen. Und wir kämpfen nicht nur als unterdrückte Bevölkerungsgruppe, sondern auch als Frauen. Egal, wo auf der Welt Frauen Unrecht angetan wird, es geht uns auch etwas an. Und ich denke, es zeigt auch nochmal deutlich, dass es eben einerseits um diese Perspektive der Frauen eine große Bedeutung hat, in der Gesellschaft, in den Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung, auf dem dieses Modell auch beruht, in der Gesellschaft und gleichzeitig eben auch dieser internationalistische Charakter von der Bewegung. So, dass es geht nicht darum, für sich selber, für das eigene Volk ein gutes System zu schaffen und das nach außen hin zu verteidigen, sondern es geht darum, alle Gesellschaften der Welt eigentlich zu befreien und dafür Perspektiven zu entwickeln. Also, wie es ja auch in der Praxis gezeigt hat, so. Die kurdischen Regionen haben zuerst eben eine Selbstverwaltung aufgebaut und daraufhin haben sich aber auch, als dann andere Regionen, arabisch geprägte Regionen, befreit wurden, auch die angeschlossen, sich selber zu verwalten. Und das ist nicht nur eine Perspektive eben für den Mittleren Osten, sondern kann halt auch eine Perspektive sein für die ganze Welt. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel den Vorschlag von eben auch einem demokratischen Weltkonföderalismus, also dass es auf der ganzen Welt eigentlich demokratische konföderale Strukturen gibt, die sich dann wiederum auch zusammenschließen, oder Weltfrauenkonföderalismus, eben auch diese autonome Struktur darin, wo alle dann mit ihren lokalen Realitäten, mit ihren eigenen Farben drin sein können. Und das eben, ja, ich fand, das sprach hier nochmal sehr schön raus, weil es eben, ja, es geht nicht nur darum, sich mit dem eigenen Volk, mit der eigenen Identität, mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen, sondern in Verbindung zu setzen mit all den Erfahrungen von Unterdrückung und Gewalt und von Widerstand auf der ganzen Welt. Und das eben auch zu spüren und ja, sich damit auseinanderzusetzen, was heißt das für mich jetzt auch. Und ein konkretes Beispiel auch noch, das ich nicht unerwähnt lassen will, ist das Dorf Jinwa. Das Dorf Jinwa, also Jinwa heißt übersetzt so viel wie, also Jin heißt Frau und Wa heißt Dorf oder Land, also das, oder Ort, das Land der Frauen, der Ort der Frauen. Und es ist ein Ort, wo in Nord- und Ostsyrien, der in der Wüste auf so alten Weizenmonokulturen aufgebaut wurde, wo Lehmhäuser gebaut wurden und wo eben, was ein Dorf eben von Frauen ist, wo Frauen leben mit Kindern und sich selbst verwalten als Frauen, eigenes kommunales Leben haben und eigene Schulen dort haben und eigene Landwirtschaft betreiben und genau, was halt auch ein so ein Experimentierprojekt ist von, ah okay, wir kommen als Frauen zusammen, wir schaffen einen Ort für Frauen, wo sie auch unabhängig von Männern leben können. und zeigen auch der Gesellschaft so, ah, wir können auch ohne Männer uns verwalten und genau, das ist so ein Projekt, was eben auch aus der Bildung auch entstanden ist oder was ein Teil dieses Systems auch so ist mit. Und so viel dazu, was das, wie es in der Praxis umgesetzt wird. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, was die Praxis in Nord- und Ostsyrien ist, wie die Realität ist, wie schön sie ist, wie schlimm sie auch ist, wie widersprüchlich sie auch ist, weil es ist nicht alles nur gut und stark, sondern es ist auch viel, es ist viel Gewalt, es ist eine Realität von Krieg und es ist eine Realität von, ja, mit dem Patriarchat in den eigenen Köpfen, in den eigenen Gesellschaftsstrukturen, mit dem Kapitalismus in den eigenen Strukturen, mit dem eigenen Denken umzugehen, zu lernen und zu verändern. Ja, gerade um den Kapitalismus, das Patriarchat und die Gewalt daraus, soll es jetzt auch im letzten Teil nochmal gehen, aber eben nicht den aus der, in der eigenen Gesellschaft, sondern eben den, der auch vor allem von außen kommt, von anderen Staaten, und darauf wird Tim nochmal eingehen. Ja, genau. Wie ich vorhin gerade schon erwähnt habe, es gibt viele Angriffe auf die Selbstverwaltung, eben weil sie so eine neue Idee letzten Endes ist und auch damit so eine Gefahr darstellt für die staatliche Ordnung auf eine Art und Weise. Und die Errungenschaften, die dort gemacht sind, kann man besonders gut auch erkennen, wenn man sieht, wenn es nicht geschafft wurde, sie zu verteidigen. So wurde 2018 Afrin, was schon lange als so, vielleicht irgendeine Art als Ideal für wie weit dort die Organisierung schon war, wurde 2018 besetzt von der Türkei mit Hilfe von islamistischen Söldnern. Und genauso auch später Serhiy Kanye und Gillespie, die 2019 besetzt wurden. Dort kam es. Also die wurden danach durch die Türkei verwaltet und dort kam es zu einem massiven Bevölkerungsaustausch, zu Vertreibung und Genozid an vor allem der kurdischen und der jesidischen Bevölkerung. Also in Afrin war vorher ungefähr so 90% der Bevölkerung, die kurdisch waren, und danach waren es so um die 20. Und das innerhalb von kurzer Zeit. Genau, stattdessen wurden in den dann verlassenen Gebieten halt die Familien, vor allem der islamistischen Kampfverbände, angesiedelt und auch zum Beispiel arabische Geflüchtete aus der Türkei wurden sich entledigt, indem sie in die besetzten Gebiete halt angesiedelt wurden und damit so die Türkei auf eine Art zwei Probleme gleichzeitig löst, weil sie sich nicht mehr um Geflüchtete kümmern müssen und gleichzeitig diese Land unter ihrer Kontrolle halt steht. Genau, in diesen Gebieten wie jetzt Afrin hat sich viele der Errungenschaften, die dort erreicht wurden, so gerade was Frauenbefreiung und so angeht, jetzt natürlich gerade also durch eine sehr islamistische Ideologie wieder verschlimmert, so sind jetzt zum Beispiel so Plakate für die Kopftuchpflicht irgendwie direkt, also einfach präsent. Aber auch überhaupt so politische und wirtschaftliche Teilhabe oder Unabhängigkeit von Frauen ist nicht mehr existent. Was vorher auch der Fall war, bevor die Gesellschaft organisiert wurde. Aber dieser Umbruch dazwischen, einmal wie schnell das aufgebaut wurde und aber auch wie schnell es jetzt wieder zunichte gemacht. Das, glaube ich, zeigt echt gut, wie wichtig halt auch die Verteidigung dort ist. Seit dieser Besatzung herrscht im ganzen Nord- und Ostsyrien vor allen Dingen eine Situation von einem Krieg niedriger Intensität, wird das genannt. Das bedeutet, dass nicht große Invasionen gestartet werden, sondern quasi viele kleine Angriffe passieren, die letzten Endes auf so eine Zermürbung der Gesellschaft hinarbeiten sollen, ohne dass es halt international zu einem Aufschrei kommt. Das findet vor allen Dingen statt durch so Drohnenangriffe und Artillerie und sowas, aber zum Beispiel auch, was als Wasserkrieg bezeichnet wird. Da geht es vor allen Dingen um die Kontrolle des Euphrats und des Tigris, die halt kaum noch Wasser tragen, weil die Staudämme, die die Türkei gebaut haben, eben so viel von dem Wasser einfach verbrauchen, indem sie es auf eigene Felder leiten und damit die Region eben noch unter stärkeren Druck auf so einer ökologischen Ebene setzen. Aber natürlich auch solche Sachen wie Embargos und Grenzschließung, von denen die autonome Administration betroffen ist, sind eine Form von Kriegsführung, die aber nicht als solche so präsent ist, sondern und deswegen nicht so viel Aufmerksamkeit an vielen Stellen bekommt. Nicht zuletzt gibt es immer wieder gezielte Ermordungen, gerade auch gezielte Feminizide, häufig auch so an Kommandanten, die vorher mit der USA zusammen gegen den IS gekämpft haben und jetzt direkt halt von türkischen Drohnen ermordet werden, wie zum Beispiel Cihan Toledan, das jetzt in letzter Zeit war. Genau. Gleichzeitig herrscht zwar diese Situation des Kriegs niedriger Intensität, aber die Drohung von einem Einmarsch der Türkei steht auch immer im Raum. Gerade jetzt nach den Wahlen war das wieder sehr präsent und wurde sich oft darauf vorbereitet. Glücklicherweise ist es bis jetzt noch nicht zu einer Bodenoffensive gekommen, aber auch das steht nicht außer Frage, dass wieder versucht wird, neue Gebiete zu besetzen. Genau. Aber auch in anderen Teilen Kurdistans, also in Bashur und Bakur, finden dauerhaft Angriffe statt, zum Teil auch mit Giftgas, was international verboten ist, aber wird halt eingesetzt. So, genau, und gerade auch in der Türkei sind so Sachen wie Assimilierungsversuche der Kurden und die Vertreibung, Zerstörung der Lebensgrundlage und eben auch die Gefängnisse super stark oder weit verbreitet eingesetzte Mittel, um eben die Bevölkerung zu unterdrücken und eben die Verbreitung der Idee des demokratischen Konföderalismus auch einzuschränken oder eigentlich zu verhindern, das ist zumindest der Versuch. Gerade auch Gefängnisse haben eine besondere Bedeutung, weil einfach verdammt viele Menschen in Gefängnissen sind und dafür auch eigene Gefängnisse quasi nur für politische Gefangene quasi gibt. Und genau, so ist es, wurde vorhin schon genannt, aber Abdullah Öcalan auch jetzt seit 24 Jahren im Gefängnis, und das ist halt schon irgendwie wichtig, gerade weil die NATO halt auch irgendwie, die Türkei ist auch ein NATO-Mitglied und irgendwie auch die, sorry, ich habe gerade vorhin verloren, nee, genau, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei würde vielleicht auch dazu führen, dass die NATO einschreitet, aber das Gegenteil ist der Fall. Die NATO schließt so die Augen vor den Menschenrechtsbrüchen, die die Türkei stattfinden lässt, sowohl in den Gefängnissen als auch in Form der Angriffe auf die Selbstverteidigung. Das ist nicht zuletzt auch, weil NATO irgendwie auch eigene Interessen hat, aber die scheinbar nicht so Menschenrechte sind. Ich glaube, es ist keine neue Information, so dass es auch da viel um Ressourcen und Machterhalt gibt. Und an der Stelle ja schon die autonome Administration, wie gesagt, das System, was sie aufbauen, halt eine wirkliche Alternative darstellt und die halt auch westlichen Mächten keinen Machtzugriff erlaubt. Das muss halt verhindert werden. Genau. Zum Beispiel zeigt sich auch das daran, dass die autonome Administration international nicht anerkannt wird. Also es gibt quasi keine Gespräche mit der Administration, sondern halt mit dem syrischen Staat oder der Türkei, was jetzt gerade im Kontext der IS-Gefangenen, die zum Teil in Gefängnissen sind, der Administration, die Frage ist, wie damit umzugehen ist, weil viele davon zum Beispiel auch aus Deutschland haben sich dem IS angeschlossen und jetzt zieht sich Deutschland auch ein bisschen aus der Verantwortung, weil sie sich eben nicht anerkennen, mit der Administration zu reden. Genau, deswegen bräuchte es eine internationale Anerkennung, aber das würde auch eine Legitimierung der Ideen bedeuten. Dem wird sich sehr stark widerstrebt. Wir sehen aber auch, dass nicht nur die NATO dazu schweigt, sondern auch aktiv den Krieg unterstützt. Gerade Deutschland liefert Waffen in die Türkei, mit denen dort der Krieg geführt wird. Also was ich vorhin meinte in Afrin, dort waren deutsche Panzer, die dort durch die Stadt marschiert sind. Und deswegen haben wir auch irgendwie in Deutschland so eine Verantwortung dafür, wie der Krieg dort aussieht oder was dort passiert. Weil die Türkei ohne internationale Unterstützung das auch nicht machen könnte. Deswegen führen sie auch diesen Krieg der niedrigen Intensität, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich glaube, genau das ist, was wir eigentlich schaffen müssen, diese Aufmerksamkeit doch einzufordern. Genau, eine andere Ebene, in der Deutschland auch gerade die Türkei unterstützt, ist, dass sie maßgeblich daran beteiligt waren, die PKK auf diese EU-Terrorliste zu setzen, was jetzt zum einen dazu führt, dass quasi sämtlicher kurdischer Aktivismus auch in Deutschland wegen dem PKK-Vorwurf kriminalisiert werden kann und tendenziell auch mit Haftstrafen. Zum anderen führt es aber auch dazu, dass die Türkei halt eine Legitimierung von ihren Angriffen hat, weil die PKK steht auf der EU-Terrorliste und das so ein Kreisschluss auf eine Art darstellt. Und genau, gerade Deutschland hatte sehr früh diese Einstufung als Terrorliste, als der PKK als Terrororganisation, hat sich auch dafür eingesetzt, dass das international passiert. Genau, deswegen, das heißt, letztendlich ist auch die Lösung dieses Konflikts können wir nicht darauf vertrauen, dass das irgendwie so Staaten machen werden, sondern genau, es ist die Selbstorganisierung der Menschen, die halt für den Frieden dort eintreten und diesen versuchen zu verteidigen. Und eben nicht nur dort, sondern halt einen Frieden aufbauen wollen, der für die ganze Welt gelten kann, wenn es dann angenommen wird. Ja, wir kommen zum Ende und wir werden einerseits Raum für Fragen natürlich haben, inhaltlich wie auch immer, andererseits aber auch ins Diskutieren kommen von was bedeutet das eben auch für uns? Es ist irgendwie klar, denke ich, wie so sichtbar, wie viel Mühen in die Selbstverwaltung reingesteckt wurden und immer reingesteckt werden, was da alles hintersteht. Ich denke, die Frage, also stellt sich mir auf jeden Fall, stellt sich uns so, was bedeutet das für uns? Was können wir von den Genossinnen in Nord- und Ostsyrien lernen? Was bedeutet das für hier? Freundinnen aus Deutschland, die in Rojava waren, haben erzählt, dass sie dort vor allem gesagt bekommen haben, wenn es darum ging, so, ja, was können wir in Deutschland machen, meinten Freundinnen dort vor allem, ja, es braucht halt überall auf der Welt, brauchst eigentlich revolutionäre Organisierung, brauchst gesellschaftliche Organisierung. Ja, deswegen auch die Frage für Diskussion vielleicht, oder vielleicht geht es ja auch in eine ganz andere Richtung, aber was bedeutet das für uns? Wie wollen wir auch leben? Was bedeutet Leben für uns? Und eben, wie dies gestalten in dieser Welt, in der Realität, in der wir hier auch sind? Genau, damit kommen wir jetzt in den offenen Austausch von Fragen, Diskussionen. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und da wart. Und ja. von. Speichere die Aufnahme.